bin der Wärter, ich bin der Trainierer, ich bin der vom Prinz Neandertaler. Ich habe sozusagen die Verantwortung dafür, was ihr heute hier macht und auch so. Ihr müsst aber keine Angst haben. Es ist alles gut, es ist alles gut. Es wird euch nichts passieren, wenn ihr einfach auf den Plätzen bleibt, wo ihr seid. Dann kann euch nichts passieren. Versucht nicht irgendwie was Falsches. Dann kann euch nichts passieren. Verhaltet euch ruhig am besten. Aber eigentlich, ich hab ihn ganz gut trainiert. Ich habe ihn ganz gut trainiert. Ich meine, man hat da manchmal so seine Methoden. Da würden jetzt heutige gebildete Leute würden sagen, das ist Folter, so, ne? Aber das ist okay, das ist okay. Ich habe ihn zum Guten erzogen, so dass er euch nicht angreift, so dass er euch nicht angreift und ihr keine Angst dafür haben müsst. Eigentlich nicht. Ihr wisst schon, ne? Ja, hier ist der Ausgang. Dann hole ich ihn jetzt mal. Dann hole ich ihn jetzt mal. A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, U-E-I-A-A, U-E-A-E-I, U-E-A-E-I, U-E-A-E-I, A-E-I-O-U, Ball, A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. Ball. A-E-I-O-U. A-E-I-A-U. Ball. A-E-I-O-U. Ball. Ball. A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. Ball. Ball. A-E-I-O-U. Ball. A-E-I-O-U. Ball. Ball. Ball. Ball. Ball. Ball. Ball. Ball. Ball. Ball. Ball. Ball. Ball. Ball. Ball. Ball. Ball. Ball. Ball. Ball. A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. A-E-I-O-U-I. A-E-I-O-U-I. A-E-I-O-U-I. A-E-I-O-U-I. A-E-I-O-U-U. U-U-A-A-I. A-E-I-O-U-U. Get in me now, good man, your body, Mara, yeah, Zamania, Manilia, you like my. Money the head and dear lay, money the Do you like apricot? Do you like apricot? Do you like apricot? Do you like apricot? Do you like apricot? Do you like apricot? Do you like apricot? Do you like apricot? Do you like apricot? Do you like apricot? Do you like apricot? Apricot, coco, coco, apricot, apricot, apricot, apricot. Do. Do do do do do do do do do do. Do you like? Do you like? Do you? Do you like apricot? Apricot? Do you like? Do you like apricot? Do you like apricot? Do you like apricot? Apricot? Do you like? Do you like apricot? Apricot? Do you like apricot? Do you like apricot? Do you like apricot? Do you like apricot? Do you like apricot? Apricot? Apricot? Apricot? Apricot? Apricot? Apricot? Apricot? Do you like apricot? Do you like apricot? Apricot? Do you? Do you? Do you? Do you? Do you? Do you? Do you? Do you? Do you? Do you? Do you? Do you? Do you? Do you? Do you? Do you? Do you? Do you? Do you? Do you? Do you? Do you? Do you like apricot? Do you like apricot? Do you like apricot? Do you like apricot? Apricot? Do you like apricot? Apricot? Do you? Do you? Do you like? Do you like apricot? Apricot? Do you like? Do you like apricot? Oh, kein Platz. Oh, oh, du. one you like, Africa, Africa. The one you like, the one you like, Africa, Africa. Do you like, do you like Africa? Do you like Africa? Do you like, do you like Africa? Do you like, do you like Africa? Do you like Africa? Do you like Africa? Do you like Africa? Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa. Schallando Arbach mit dem Guda Hindos doch der Schim Guri Hamdo Topfisam Guri Tam Tosatitam Guri Melhadushitam Guri den Manachitum Tokasik Futsatam Tunisir Falatitam Ku Schau ihn nach Lachadim, seine Kursi Fatsadam, Honi Sato, Honi Lam, Honi Tando Navitum, Honi Shiba Hohodum, Honi Hombo Hombutum. Haldim, Dumbaru Hadim, Shigwandi, Dumato Fatam, Honi Sakhansim, Kudasita Sunda Halitum, Guri Hototam, Kudasunda Hadusatum, Guri Tumatum, Kudasatum, Waskatum, Wurimti Hatum, Kudasatum, Wurimti Hatum, Wurimti Hatum, Wurimti Hatum, Wurimti Hatum, Wurimti Hatum, Wurimti Hatum, Wurimti Hatum, Wurimti Hatum, Wurimti Hatum, Wurimti Hatum, Wurimti Hatum, Wurimti Hatum, Wurimti Hatum, Wurimti Hatum, Wurimti Und ich so hasche Mali und nun Mane, Mohammane. Halle, Halle, Halle. Kusahari buha, buha mi bukahari mi, kusahani suvahali, kukhoni didehe, pulisini chihe warriswa, kulubihin, kulubihin, kulubihin, Schon dacht in Sinn, konstant macht du lehn. Bin du verlut, denn sie kann, wund auch will dann ziehen. Gunni bacht die Lissatzan, ich sag an Taldi. Borracht in Sinn, Busselli dann, Gunadam Wanzil, Sinanari Halli. Hallo Hanna, Kura Handi Sahal Mohana, Kura Bondin do Halduni da, Kura Handin di Haldun danda, Kura Bani hier Rondan de Hei, Uravantin de Hira Halidei. Uravantin de Hazani Godan. Uravantin de Halini Godan. Ping the King King Kong Kong Kong. Ping the King King Kong Kong Kong. Ping the King King Kong Kong Kong. Ping the King King Kong Kong Kong. Ping the King King Kong Kong Kong. Put the Tumpty Chum. Ping the King King Kong Kong Kong. Put the Tumpty Chum. Ping the King King Kong Kong Kong. Put the Tumpty Chum. Ping the King King Kong Kong Kong. King King Kong Kong Kong Kong Kong. King King King King Kong Kong Kong. King King King King King Kong Kong. Kong Kong Kong King King King King. Kong Kong King King Kong Kong Kong. Kong King King King King King Kong Kong Kong. Ping the King King Kong Kong Kong. Oder Nani Sahar Lurida, oder Nitani Haldurida, Sinatani Nari Halida, Konia Rolida, Oni Nanania, Kuni Sachinalida, Koni Havuru. kurze Pause und dann geht's weiter mit Schweini in der Incredible Kochshow.